Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Ethiopian Airlines, The New Spirit of Africa. Äthiopien, ein neuer Stern am Tourismushimmel? Man verbindet das afrikanische Land doch eher mit Hunger, Dürre und Karl-Heinz Böhm. Wir haben einen Äthiopien-Kenner dazu befragt, Ovid Jakota. Der selbstständige touristische Unternehmensberater entwickelt für Wikingerreisen Abenteuerreisen, unter anderem die Wikingerreise nach Äthiopien. Und Ihnen, liebe Hörer, möchte er das Land näher bringen. Ein Interview mit Ovid Jakota über Äthiopien, das Dach von Afrika. Herr Jakota, Südafrika, Namibia, Kenia, Tansania, das sind die klassischen Urlaubsziele auf dem afrikanischen Kontinent. Äthiopien zählt bislang nicht dazu. Was war Ihre Motivation, das Land zu bereisen? Ich flog nach Äthiopien, um Reisen mit Begeisterungspotenzial zu komponieren. Das möchte ich kurz erklären. Ein wichtiger Teil meiner Tätigkeit als touristischer Unternehmensberater ist die Entwicklung von besonderen Reisen. So bin ich immer auf der Suche nach besonderen Ländern. Was bedeutet aber in diesem Fall besonders? Für mich ist eine Reise keine Aneinanderreihung von touristischen Dienstleistungen. Eine Reise hat für mich die Wertstellung eines Kunstwerkes. Die Reise muss unter die Haut gehen. Sie muss inspirieren, berühren, bewegen. Bietet ein Land dieses Potenzial, so ist es für mich ein besonderes Land. Und Äthiopien ist eine gute Adresse dafür. Mit Äthiopien verbindet man Armut, Hunger und Elend. Entspricht dies auch der Realität vor Ort? Ich bin ehemaliger Entwicklungshelfer. Als solcher kam ich zu der Einsicht, dass Armut ein sehr subjektiver Begriff ist. Wenn ich hier zum Beispiel in Deutschland lebe und meine 90 Quadratmeter große Wohnung mit großen Fenstern, mit Flachbildschirmfernseher, mit Einbauküche und weiß gefliestem Badezimmer, mit der äthiopischen Lehmhütte, mit Strohdach und Plumpsklo vergleiche, die 10 bis 12 Personen auf engstem Raum beherbergt, kann ich gut nachvollziehen, dass man Äthiopien mit Armut in Verbindung bringt. Ich finde, es entsteht ein realistischeres Bild, wenn man nicht die Frage stellt, was besitzen sie, sondern wenn man versucht zu verstehen, wie glücklich diese Menschen sind. Ich versuche auf Reisen deswegen zu beobachten, wie Menschen miteinander umgehen, wie oft und wie ehrlich lächeln sie. So gesehen ist Äthiopien eins der reichsten Länder der Welt. Was ist für Sie typisch äthiopisch, wenn Sie an Natur, Kultur, Städte oder Menschen denken? Dazu gehören eindeutig die schönen Menschen. Zusammen mit den Somaliern sind für mich die Äthiopier die schönsten Menschen in Afrika. Dann ist die Musik, die richtig unter die Haut geht. Die schroffen Berge gehören auch dazu. Im Norden hat man wunderbar weite Sichten. Im Süden dagegen ist es das tiefe Grün, das begeistert. 50% des Landes liegt auf über 1200 Meter Höhe. Und es gehören die Überraschungen dazu. Man weiß vielleicht, dass die Kaffeebohne ursprünglich aus Äthiopien kommt. Aber nur wenige wissen wahrscheinlich, dass Äthiopien das älteste christliche Land Afrikas ist. Und wahrscheinlich noch weniger wissen, dass Äthiopien eine eigene Zeitrechnung hat. So hat das Jahr zum Beispiel in Äthiopien 13 Monate und nicht 12 wie bei uns. Und bei uns beginnt der Tag um 0 Uhr, Mitternacht. In Äthiopien beginnt der Tag auch um 0 Uhr, aber 0 Uhr äthiopisch entspricht 6 Uhr morgens bei uns. 80 verschiedene Kulturen und Stämme leben in Äthiopien. Hatten Sie Begegnungen mit Volksgruppen? Ja, natürlich. Das ist eins der größten Reichtümer des Landes. Allerdings waren nicht alle Begegnungen besonders positiv. Es gibt eine große Besonderheit in Äthiopien, nämlich im Süden. Das ist der Stamm der Mursi. Wahrscheinlich der exotischste Stamm des Landes. Das ist der Stamm, wo die Frauen die berühmten Lippenteller tragen. In den jungen Jahren wird die untere Lippe zum Beispiel aufgeschnitten und eine Tonscheibe kommt rein. Am Anfang eine kleinere, dann mit den Jahren wird diese Tonscheibe immer größer, sodass man als erwachsene Frau einen Lippenteller von bis zu 15 cm Durchmesser trägt. Auch die Art, sich zu kleiden und die Art der Wohnungen der Mursi sind bunt, exotisch, wild. Das zieht uns Europäer an, das zieht den Reisenden an. Leider haben vor allem die italienischen Reisenden aus dieser Gegend eine Art Menschenzoo gemacht. Und aus diesem Grund habe ich nach meiner Reise Wikinger empfohlen, den Stamm der Mursi nicht reinzunehmen. Man sollte diese Art des schrecklichen Tourismus nicht unterstützen. Und das wurde auch tatsächlich respektiert. Wie nehmen die Stämme nach Ihrer Erfahrung Besucher auf? Sehr positiv, warmherzig, interessiert, neugierig. Was war Ihr schönstes Erlebnis in Äthiopien? Das war meine Begegnung mit einem echten Stammeskönig, der König der Konso. Konso ist einer der größeren Stämme des Südens. Etwa 125.000 Leute gehören dem Stamm an. Wir trafen uns zufällig auf einer kleinen Bergstraße und er lud mich spontan zu sich nach Hause ein. Als wir die Bergkuppe erreichten, stand ich plötzlich vor seinem königlichen Hof. Das war eine sehr malerische, etwa 200 Jahre alte Ansammlung von strohbedeckten Lehmhütten. Ich kam mir vor wie im Märchen. Überall Lehmtürmchen, Holzbalken, kein Strom, kein fließend Wasser, heilige Gräber. In der Mitte des Hofes ein schiefer Riesenstein als Zeremonienplatz. Er sprach Englisch, also unterhielten wir uns und wir unterhielten uns lange. So erfuhr ich, dass er als König zwar keine politische Macht besitzt, aber de facto regiert er tatsächlich über sein Volk. Er wird aufgesucht, um die kleinen Belange des Alltags zu regeln. Und damit das richtig gut funktioniert, muss er tatsächlich so weit oder so nah wie möglich dem Himmel wohnen, deswegen auf der Spitze des Berges. Und andererseits muss er auch Abstand zum Volk haben. Er muss Neutralität bewahren. Und deswegen muss sein Hof wirklich alleine auf der Spitze des Berges stehen. Welche Zukunft geben Sie diesem Land als Reiseland? Welche Zukunft? Eine großartige Zukunft. Insbesondere für neugierige, aktive Menschen, die Land und Leute auf natürliche, authentische Art und Weise entdecken wollen. Was raten Sie Reisenden, die sich für dieses Land interessieren? Sie sollen herausfinden, ob Äthiopien das richtige Land für sie ist. Das geht am einfachsten, wenn man sich mit zwei Fragen beschäftigt. Kann ich das materielle und soziale Wertesystem, das mein Leben in Deutschland bestimmt, ablegen? Und kann ich die Welt durch die Augen meiner Gastgeber sehen? Wenn man beide Fragen mit Ja beantworten kann und ehrlich mit Ja beantworten kann, dann ist das die beste Voraussetzung, um tatsächlich nach Äthiopien zu reisen und das Land zu genießen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Yakuta. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ethiopian Airlines, the new spirit of Africa.